Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor: digitale Stimmbänder, Musik mit dem Vocoder. Am Mikrofon Thomas Elbern. Dritte Milo mit Drop the Pressure. Milo ist zurzeit recht erfolgreich und hat den Vocoder mit diesem Song wieder zurück in die Charts geholt. Seit der Vocoder seit Mitte der 90er digital als Software oder wieder Hardware produziert wurde, ist er für viele heutige Soundtüftler wieder erschwinglich geworden. Anfang der 80er blieb er denen vorbehalten, die es sich leisten konnten. Sogar Altrocker Neil Young hat mal einen Ausflug ins Vocoder-Land gewagt, von dem er heute nichts mehr wissen will. Und dennoch, der Song Computer Age gehört zu einem Highlight in der Welt der Vocoder-Musik, weil Young versucht, mit dem Effekt zu singen. Und das macht es irgendwie richtig klassisch, weil er auf diesen vielen ersten Platten mit dem Vocoder-Effekt besonders die Chöre recht künstlich wirken lässt. Heute schon fast lebendig, würde man sagen. Von 1982 Neil Young mit dem Song Computer Age. Ein gutes Beispiel für Vocoder in der Rockmusik kommt von der norwegischen Band Briskeby von 2001 vom Album Jeans for Onassis. Im Song Electro Boy werden im Refrain klare Akzente mit dem Vocoder gesetzt, eine Vorgehensweise, wie sie Anfang des neuen Millenniums oft zu hören gab. I'm falling out. Wieder aus Norwegen, das waren Fairlight Children, Seitenprojekt von Stefan Groth, der mit seiner Hauptband Apot Gudma Besag wesentlich erfolgreicher ist. Unter dem Pseudonym Fairlight Children hat er die Klangästhetik der 80er auf seine Art umgesetzt. Und der schönste Song in meinen Ohren ist der Vocoder-Klassiker Falling Out. Bevor Arno Steffen mit LSE ziemlich seltsame Musik produzierte, kam 1983 sein Soloalbum Schlager auf den Markt. Im Studio des legendären Produzenten Conny Planck entstand eine wirklich avantgardistische LP, die heute noch ihresgleichen sucht. Obwohl Steffen im Booklet betont, keine Synthesizer benutzt zu haben, so ist die Coverversion von Somewhere ganz sicher mit Hilfe eines Vocoders entstanden. Schräg, schaurig und irgendwie schön. Das englische Duo Mystery Man hat mit ihrem Debüt Everything But an Answer ein reines Vocoder-Album eingespielt. Diese CD ist im letzten Jahr auf einem deutschen Label erschienen und ausschließlich mit Vocoder-Stimmen, also wenn es um Gesang geht, generiert. Wir haben den Song gerade schon unfreiwillig gehört, hier ist er jetzt an der richtigen Position. Der Song Waiting Mystery Man. Ich habe es schon mal erwähnt, in der Elektroszene Mitte der 80er spielte der Vocoder eine große Rolle. Kein Breakdance in New Yorks Straßenschluchten ohne Vocoder-Stimmen dazu. Ein Klassiker aus dieser Zeit ist Man Parish featuring Freeze Force mit Boogie Down. Das war der Soundtrack für die halsbrecherischen Stunts der frühen Breakdancer und der irren Choreografie der einzelnen Akteure. They wonder bread and all our brothers in the Bronx, we got to rhyme. Catch all the ladies and blow their minds, and all our brothers and the sisters in the US of A. This hip-hop music is here to stay. Thank you. for a crazy truce. Bribing you with orange juice. Sampler Bionic Breaks vom letzten Jahr, auf dem so mancher Vocoder-Klassiker wieder auftaucht. Das war Joachim mit Come Into My Kitchen. Wirklich schräge Nummer. Die Neue Deutsche Welle hat so manche Blüten hervorgebracht. Vor allem hat sie geschafft, dass auf einmal viele deutsche Plattenfirmen auch deutsche Künstler unter Vertrag nahmen, um die schnelle Mark innerhalb der NDW zu machen. Mit Amy Marie und dem Album Verrückt nach Glück hat das nicht funktioniert. Der Münchner Soundtüftler ist schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Doch seine Musik ist heute in gewissen Kreisen noch sehr, sehr gesucht. Natürlich spielt beim folgenden Song der Vocoder eine wichtige Rolle. Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als ich das erste Mal den Superhit Girl Like You von Edwyn Collins im englischen Radio hörte. Aufgefallen ist mir diese an Iggy Pop erinnernde Stimme und das tolle Gitarrensolo. Viel später wurde mir dann klar, dass auch der große Reiz dieses Songs im Einsatz des Vocoders liegt, der hier quasi als Echo auf die Hauptstimme verwendet wird. Ich glaube, Edwyn Collins lebt heute noch von diesem Song, der auch einen Ehrenplatz in den Vocoder-Charts bekommt. Godley and Cream waren beide mal bei 10cc, haben sich dann als Duo selbstständig gemacht und dann gnadenlos herumexperimentiert. 1979 erschien das Album Freeze Frame, bei dem auch Paul McCartney und Phil Manzanera mitwirkte. Darauf finden sich auch Vocoder-Elemente, die zu diesem Zeitpunkt wirklich auch nur denen vorbehalten blieb, die sich den teuren Vocoder auch leisten bzw. mieten konnten. Godley and Cream jetzt mit Random Brainwave, das sich nahtlos mit I Pity Inanimate Objects hinzufügt. Selbst heute noch irgendwie mit Gänsehautqualität. Whoa, whoa. leave it in the hands of fate. Nobody noticed the difference in the readout, the sadness in the answer, a twist in the logic. Rumble round the test bed, eggheads in a huddle, the softening of the solid state. Static alphabet, rigid stabbing monotone, there's positive or negative, but no in between. Are you ill-equipped to hear me? Random brainwave groping for receivers. Are you one of the cocks too busy probing the pleasure centers of dogs to get near me? Get near me. Nobody noticed the difference in the readout, the sadness in the answer, a twist in the logic. Leave it in the hands of fate. once for sugar, but what sense can there be but to drowning coffee or to drowning tea? The frustrations of being in an emergency. Maybe it's better that way. The fewer the moving parts, the less there is to go wrong. I wonder about these things. Das war es auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem ich Ihnen nur eine kleine Auswahl von Titeln präsentiert habe, die mit Hilfe des Vocoders entstanden sind. Ich hoffe, das Hören hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie die gespielten Titel dieser Sendung nachlesen wollen, dann schauen Sie im Internet unter www.deradio.de/dlf/playlist. www.deradio.de/dlf/playlist. Der letzte Song kommt vom begnadeten Roger Troutman mit In the Mix. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss. Go to a disco, I notice all the strange sounds.